Sie haben sicher schon vernommen, wie man eine Torte macht. Das Rezept, das ich bekommen, hat mich nur in Wut gebracht. Ich wollte einmal eine Torte machen, eine schöne obenauf mit Schokolade, für meinen Buben, meinen Pepperl, weil der Pepperl Schokolade so gerne hat. Also, ich kauf ein die Sachen, Eier, Butter, Mehl und Zimt. Doch das Übliche, man nehme, das hat leider nicht gestimmt. Wenn mich hier jemand fragen sollte, von den Damen oder Herren, wie ich eine Torte mache, müsste ich das wie folgt erklären. Erst einmal nehme ich die Pfanne, schmier mit Fett sie tüchtig aus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus, dann nehme ich die zweite Pfanne, schmier mit Fett sie wieder glatt und dann öffne ich die Türe, weil es gerade geklingelt hat. Dann will ich Musikbegleitung, drehe das Radio auf voll Hast, dort singt eine die Forelle, was zur Torte gar nicht passt. Dann dreh ab ich schnell das Radio, denn mich ärgert der Applaus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus, dann nehme ich die dritte Pfanne, schmier mit Fett sie wieder ein, dann fliegt der Kanarienvogel direkt in das Fett hinein. Dann nehme ich den fetten Vogel, sperre ihm in das Vogelhaus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus, dann nehme ich die vierte Pfanne, innerlich zerspring ich schon, dann gehe ich ins nächste Zimmer, denn dort läutet das Telefon. Meine Mutter will die Nummer von dem Zahnarzt neben mir, dann nehme ich die Augengläser, such die Nummer, sag sie ihr. Dann entschuldigt sich die Mutter, doch ich sag, das macht nichts aus. Dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die fünfte Pfanne, hoffe, dass es endlich klappt. Dann suche ich die goldene Broche, die ich heute schon gehabt. Und dann suche ich unterm Kasten und dann suche ich unterm Bett. Dann suche ich die Augengläser, bis ich sehe, die sind im Fett. Dann nehme ich die sechste Pfanne, sag zum Pepperl, setz dich jetzt. Nehm den Pepperl, denn der Pepperl hat sich in das Fett gesetzt. Dann nehme ich die siebte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein. Dann sperre ich den Pepperl endlich in das letzte Zimmer ein. Dann nehme ich von der Stellage ein paar Eier jedenfalls. Dann gebe ich dazu den Zucker und dann kostig ist es Salz. Dann nehme ich den Hund, den Schipsel, der vom Zimmer rausgerannt. Und dann schnappt er und dann fällt mir noch die Pfanne aus der Hand. Dann ist rings der Boden schmutzig, dann reibe ich die Flecken aus. Dann nehme ich den schwarzen Schipsel aus dem weißen Teig heraus. Dann nehme ich die achte Pfanne, schmier mit Fett sie wieder ein. Und dann kommt der Pepperl wieder über den Balkon herein. Und dann fällt er über den Schipsel und dann weinen Hund und Kind. Und dann stoße ich an den Herd, an das der Teig ins Feuer rinnt. Und dann ist es 12 Uhr Mittag und dann kommt mein Gatte gleich. Und die Torte ist nicht fertig und das Fleisch ist noch nicht weich. Dann renn aus der Küche ich zum Telefon, wie toll, und sage dem Konditor, dass er eine Torte schicken soll.